Weltreise. Es ist die Weltreise. Wir alle sind Teil, wir alle sehen, doch Verstehen mangelt. Es ist die Reise unserer Erde, der Pfad unserer Welt. Wie blinde Passagiere, ungefragt, rasen wir mit auf einer riesigen Kugel in ihre Dimension weit ab unseres Auffassungsvermögens. Ihre endlosen Bahnen ziehend schleudert sie durch ein Nichts, ewig. Soll es ein Ende haben? Wann? Die Wissenschaft scheitert an der Macht des von Menschen unbeeinflussbaren, des unkontrollierbaren, des unerfassbaren. Spekulation, Hypothese, Vermutung, nichts weiter. In der Nacht blicken wir in den Himmel, sehen Sterne, sehen tief düsteres Blau, sehen in ein Nichts, gefüllt mit doch so viel. Begreifen wir, Dinge zu sehen, die es, sich uns sichtbar zu machen, ihr Dasein gekostet hat? Haben wir eine Barriere? Natürlich? Sollen wir nicht begreifen? Natürlichster Selbstschutz? Dies zu ergründen, würde uns vom Menschsein trennen, die Verbindung zu unserer gelebten Pseudo-Realität abreißen lassen. Und so rasen wir weiter auf diesem führerlosen Schiff, auf unserem kühlen, luftleeren Weg dahin, ewig. Es ist der Pfad unserer Erde, die Reise unserer Welt. Wir alle sind Teil, wir alle sehen, doch Verstehen mangelt. Es ist die Weltreise.